PK, aus deiner Hut lad dir das Album runter und hör es an, mein Freund, Bezahlung ist nicht, deswegen kannst du's verbreiten und freu dich. Das ist so geil, ich will nach oben an die Spitze und ich scheiße auf euch Wichser, die meinen, die wären spitze. Und ich bin besser, vielleicht mit Rap und selbst die Mettler heben Hände hoch bei meiner Mucke und du sagst lächerlich. Echt kein Bitch, oh deine Crew und deine Texte. Nach dem Bonkers im Prinzip, oh meine Crew, die deine Herz. Und bald kommt der Erbe-Staat, du willst sexuelle Texte. Doch das meiste, was ich schreibe, ist versteckt, ja Mann. Ich bin ein lyrisches Wunder, 16 und Deutscher. Oh mein Gott, die können rappen, na klar, Alter, bist du bescheuert. Ich bin im Underground, ich bin noch underdown. Ich steig nach oben und zeig euch eine neue Wandlung, wow. Ihr habt nicht dran geglaubt, jetzt bin ich oben, ihr unten. Ihr seid verkrampft, ich habe Spaß dran und ne schnelle Zunge. Und diese Tracks, hier sind meine große Leidenschaft. Und wenn ihr neidisch seid, ist das dann, was das peinlich macht. Ihr habt nicht dran geglaubt, jetzt bin ich oben, ihr unten. Ihr seid verkrampft, ich habe Spaß dran und ne schnelle Zunge. Und diese Tracks, hier sind meine große Leidenschaft. Und wenn ihr neidisch seid, ist das dann, was das peinlich macht. So komisch, dass manche lästern und doch vergessen, einmal nachzuschauen, was eigentlich dran ist und fressen. Und trotzdem wollen sie rappen, um einmal gut zu sein. Von Herzen kann man da nicht sprechen. Ecstasy gut zu teilen. Hab noch viel Zeit, um mich zu steigern. Knapp 2 Jahre dabei, Rap für mich und mein Erfolg. Ich will der Beste sein, ich will nen Deal. Ein Video bei MTV, jugendliche Fans und viele Kinder zu Hip-Hop erziehen. Und mir macht Spaß, manchmal sinnlose Reime dermaßen gut zu flowen. Damit steckt der Wert dieser Zeilen und dieser Beat ist bald vorbei. Und deshalb kackt ihr ab wie Scheiße und mit jedem weiteren Satz werdet ihr zu so neider. Und hey, der geht straight up nach oben, ich starte so schnell, dass meine Freunde sagen, komm, bleib auf dem Boden. Ecstasy wird bald Kult sein unter den Jugendlichen. Jetzt zeig mir einen, der dermaßen für die Jugend stimmt. Ihr habt nicht dran geglaubt, jetzt bin ich oben, ihr unten. Ihr seid verkrampft, ich habe Spaß dran und ne schnelle Zunge. Und diese Tracks, die sind meine große Leidenschaft. Und wenn ihr neidisch seid, ist das dann, was das peinlich macht. Ihr habt nicht dran geglaubt, jetzt bin ich oben, ihr unten. Ihr seid verkrampft, ich habe Spaß dran und ne schnelle Zunge. Und diese Tracks, die sind meine große Leidenschaft. Und wenn ihr neidisch seid, ist das dann, was das peinlich macht.